Geh mit mir, geh mit mir, ich gehöre Herr zu dir. Ich will gehen, überstehen, unverzagt. Sprich zu mir, sprich zu mir. Was ich brauche, treu zu sein.